Erster Gott hat früher oft durch Propheten zu den Menschen gesprochen. Zweiter, jetzt in diesen Tagen hat Gott durch seinen Sohn zu uns gesprochen. Er hat ihn zum Erben von allem gemacht. Durch ihn hat er auch die Welt erschaffen. Dritter, der Sohn zeigt Gottes Herrlichkeit. Er ist wie Gott selbst. Er hält alles durch sein starkes Wort. Er hat die Sünden weggenommen. Danach setzte er sich an Gottes rechte Seite im Himmel. Vierter, er ist viel mächtiger als die Engel. Sein Name ist größer als ihrer. Fünfter, Gott hat nie zu einem Engel gesagt, du bist mein Sohn. Heute bin ich dein Vater geworden. Und er hat auch gesagt, ich werde sein Vater sein. Er wird mein Sohn sein. Sechster, als Gott seinen ersten Sohn auf die Erde brachte, sagte er, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Siebter, über die Engel sagt Gott, er macht seine Engel zu Winden. Seine Diener macht er zu Feuerflammen. Achter, aber zu seinem Sohn sagt Gott, dein Thron, Gott, bleibt für immer. Du regierst mit Gerechtigkeit. Neunter, du liebst das Gute und hasst das Böse. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt. Er hat dir mehr Freude gegeben als deinen Freunden. Zehnter, und Gott sagt, du, Herr, hast am Anfang die Erde gemacht. Deine Hände haben den Himmel gemacht. Sie werden vergehen, aber du bleibst. Elfter, alles wird alt werden wie ein Kleidungsstück. Zwölfter, du wirst sie wie einen Mantel zusammenrollen. Dann werden sie anders sein. Aber du bleibst immer gleich. Deine Jahre enden nie. Dreizehnter, zu keinem Engel hat Gott gesagt, setz dich an meine rechte Seite. Ich werde deine Feinde besiegen. Vierzehnter, sind Engel nicht alle Diener? Sie werden gesandt, um denen zu helfen, die gerettet werden.